Okay. This morning, as announced, we have a guest speaker. Wie schon angekündigt, haben wir heute Morgen einen Gastsprecher. And Michael Bird is here with us. Er heißt Michael Bird. And he's originally from South Africa. Er kommt ursprünglich aus Südafrika. And he's living in London. Und lebt aber in London. And Mary and I had dinner with him this springtime a few months ago. Und Mary und ich hatten im Frühling mit ihm Abendessen. When we were in London. Als wir in London waren. And we've come to really love each other. He's really a great guy. Und wir mögen uns sehr gerne und er ist wirklich ein großartiger Mann. And we definitely wanted him, we invited him to come and speak. Und wir haben ihn eingeladen dazu, bei uns zu reden. He was in Bible school with Connie. Er war in derselben Bibelschule wie die Connie. And through Connie we got to know him. Und durch die Connie haben wir ihn kennengelernt. He's going to address the issue of struggling with same-sex attraction. Er wird über das Thema sprechen, dass Probleme haben mit Anziehung zum selben Geschlecht, zum gleichen Geschlecht. The love of God that he'll talk about. Die Liebe von Gott, über die er reden wird, can be applied to any area of life. Kann verwendet werden für jeden Bereich des Lebens. And this is probably one of the most powerful struggles that people experience. Das ist vielleicht eines der schwerwiegendsten oder stärksten Probleme, mit dem Menschen zu kämpfen haben. I know a number of Christians that gave up the struggle. Und ich kenne einige Christen, die diesen Kampf dann einfach aufgegeben haben. They were not happy. Sie waren nicht glücklich. But they said the struggle was so intense they just gave up. Aber sie haben gesagt, dieser Kampf war so schwer, dass sie einfach aufgegeben haben. But Michael didn't give up. Aber Michael hat eben nicht aufgegeben. And he's going to tell us a story of victory. Und er erzählt uns eine siegreiche Geschichte. Which can be applied to any struggle. Und die angewendet werden kann auf jeden Kampf. An inordinate attraction for women. Und auch wenn es darum geht, um die Anziehung zu Frauen. If you're a guy, wenn du ein Mann bist. It's just an intense struggle. Es ist auch ein schwerer Kampf. Struggle with jealousy. Ein Kampf mit Eifersucht. With gossip. Mit Geschwätz. With slander. Oder mit Schlechtmachen von Menschen people, oder andere Menschen zu richten. The principles today can be applied to any area of life. Und die Prinzipien, die wir heute hören werden, die kann man auf jedes Lebensgebiet anwenden. Galatians chapter 5, verse 19 through 20. Galater 5, 19 bis 21. All of these struggles are listed together. All diese Kämpfe oder Anfechtungen, die werden gemeinsam aufgeführt. Struggle with alcohol. Der Kampf gegen Alkohol. Same-sex attraction. Gleichgeschlechtliche Anziehung, Adultery, jealousy, Ehebruch, Eifersucht, all, these things. All diese Dinge. So, let's have Michael come up. Thank you for coming, Michael. Danke fürs Kommen. Can we just pray? Dürfen wir noch einmal beten? Father, we welcome you. Vater, wir heißen dich willkommen. Holy Spirit, we welcome you. Heiliger Geist, wir heißen dich willkommen. We just thank you for your presence here today. Wir danken dir für deine Gegenwart hier heute. It's all about you, God. Es geht nur um dich, Gott. It's all about you. Es geht nur um dich. And you will be exalted today, Father. Und du wirst heute erhoben werden, Vater. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. I just want to say kind of on the outset, I'm just really honored by Rob and Mary just inviting me to be here today. It's a real honor to be here and just speak, and God has done an incredible work in my life. And vorab will ich nur kurz sagen, dass es eine große Ehre ist, heute hier zu sein und dass ich mich sehr geehrt fühle, von Rob und Mary eingeladen zu werden. Sorry, Mike. I won't forget you. That's not a good start. And I'm going to share what God has done in my life. Und ich will heute erzählen, was Gott in meinem Leben gemacht hat. I'm going to start off with an encounter that I had. Ich möchte anfangen mit einer Begegnung, die ich hatte. Because it is an encounter that changes lives. Weil es ist diese Begegnung, die Leben verändert. So I'm going to start off with an encounter and I'm going to end off with an encounter. Ich möchte beginnen mit einer Begegnung und ich werde meine Geschichte auch abschließen mit einer Begegnung. And in between I'm going to share about my life. Und dazwischen werde ich euch von meinem Leben erzählen. I'm going to share some of the struggles that I've been through. Ich möchte euch erzählen von den Kämpfen, die ich durchgemacht habe. And I'm going to share some of the things that really helped me for God to transform my life and to move forward in my relationship with him. Und ich möchte euch von Dingen erzählen, die mir wirklich geholfen haben, Gott mein Leben verändern zu lassen und die mir geholfen haben, ihm weiter nachzugehen. I just want to say from the outset. Ich möchte vorab auch sagen, that I'm by no way and by no means at the end of the journey yet. dass ich noch nicht am Ende meiner Reise bin. It's a process. Es ist ein Prozess. Life is a process. Das Leben ist ein Prozess. Healing and transformation is a process. Heilung und Verwandlung ist ein Prozess. And our relationship with God is a process. Und unsere Beziehung mit Gott ist ein Prozess. And the more I get to know him, und je mehr ich ihn kennenlerne, the more freedom I walk in. Desto mehr Freiheit kann ich gehen. And it's about intimacy with him. Und es geht um Intimität mit ihm. And knowing him. Und ihn besser kennenzulernen. And we're all a work in progress. Und wir alle sind in diesem Prozess, gehen voran in diesem Prozess. Until Jesus comes again. Bis Jesus wiederkommt. And I just want to start off by reading a scripture actually, and this was at the outset of my healing and transformation process. This was the main scripture that really spoke to me and set me free. Und ich möchte euch eine Schriftstelle vorlesen, die wirklich viel gemacht hat in meinem Heilungsweg. And it's from John 5. Das ist aus Johannes Evangelium Kapitel 5. From verse 1 to 9. Von Verse 1 bis 9. Okay, and it says, After this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, which is called in Hebrew Bethesda, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. In these lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, and they were waiting for the move of the water. In diesem lag eine Menge Kranker, Blinder und Lahmer, und sie warteten darauf, dass das Wasser sich bewegt. For an angel went down at a certain time, denn ein Engel des Herrn stieg zu bestimmter Zeit in den Teich herab, into the pool and stirred up the water, und bewegte das Wasser. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund. And they were cleansed from every disease that they had. Mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Now there was a certain man there that had an infirmity for 38 years. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. When Jesus saw that condition, when Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon so lange Zeit so mit ihm steht, he said to him, "Do you want to be made well?" Spricht er zu ihm, willst du gesund werden? And the sick man answered him, "Sir, I've been lying here for a long time. Do you want to be made?" And the sick man answered, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred." Der Kranke antwortete ihm, "Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt wird, bewegt worden ist, in den Teich werfe. But while I am coming, another steps down before me." Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus said to him, Jesus spricht zu ihm, "Rise, take up your bed and walk." Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. And immediately the man was made well. Und sofort wurde der Mensch gesund. Now this was a very powerful encounter for me, and this happened 4 years ago. Das war eine sehr kraftvolle Begegnung für mich und das ist vor 4 Jahren passiert. Where I had just split up with one of my partners. Als ich mich gerade von einem meiner Partner getrennt hatte. And he picked up the telephone and he called me. He was meant to come and spend the weekend with me. Also er sollte das Wochenende mit mir verbringen und hat mich dann eben angerufen. And he picked up the telephone and he called me. Also nahm das Telefon und hat mich angerufen. And he said he didn't love me anymore. Und hat mir gesagt, ich liebe dich nicht mehr. And this sent my life into a complete spiral. Und das hat mein Leben in so eine Spirale geworfen. And lots of things happened after that. Viele Dinge sind danach passiert. Lots of addictions, lots of crazy behavior. Viele Süchte und viel verrücktes Verhalten. And I went into a deep depression. Und ich ging in eine tiefe Depression. And I just knew that something had to change and something had to give in my life. Und ich wusste, etwas muss sich verändern in meinem Leben. And I was sitting in my home. Ich saß zu Hause. In my living room. In meinem Wohnzimmer. On the end of my bed. Am Ende meines Bettes. And I opened up my laptop. Ich habe meinen Computer geöffnet, meinen Laptop. And I was listening to a sermon from a guy from America, from New Jersey, speaking on the scripture. Und ich habe mir eine Predigt angehört von einem Mann aus New Jersey, wo es um diese Schriftstelle ging. And It was very pertinent to me because at that stage I was 38 years old. Und das hat mich sehr angesprochen. Zu dem Zeitpunkt war ich 38 Jahre alt. And it was exactly the same length of time that this man had been lying at the pool for 38 years. Und es war derselbe Zeitraum, die dieser Mann schon in seiner Krankheit verbracht hat und die Zeit, die er am Pool gelegen hat. And he was speaking. Und er hat gesprochen. And I just from my struggle that I'd had previously, I had always and envisaged that God would come and almost give me a new brain, give me a new head, give me a new understanding. Und durch den Kampf, den ich durchgemacht habe, habe ich mir immer vorgestellt, dass Gott eines Tages kommen wird und mich ganz neu machen wird, mir einen neuen Verstand geben wird, meinen Kopf neu machen wird. But the revelation that I had in this moment. Aber die Offenbarung, die ich in diesem Moment bekommen habe. When Jesus walked by this man that had been lying at the pool for 38 years. Als Jesus zu diesem Mann gegangen ist oder vorbeigegangen ist an dem Mann, der eben für 38 Jahre schon bei diesem Pool gelegen ist. And said to him, "Do you want to be made well?" Und er ihn gefragt hat, willst du gesund werden? I was quiet. I was like, I thought to myself, what kind of question is that? Habe ich mich gefragt, was ist das für eine Art von Frage? I knew that Jesus knew that the guy had been lying there for 38 years. Jesus wusste, dass dieser Mann schon für 38 Jahre dort liegt. Why did he ask him that question? Warum hat ihm diese Frage gestellt? Why didn't he just make him well? Why didn't he just pray for him and heal him immediately? But he asked him a question. Warum hat er nicht sofort geheilt, für ihn gebetet und ihm die Hand aufgelegt? And in that moment I had a revelation that I had to if I wanted to be healed and I wanted to be restored from my struggle I had to respond to a call that Jesus was calling me to. Und ich hatte eben diese Offenbarung, dass wenn ich wirklich geheilt werden will, dann muss ich auch Jesus Aktion darauf antworten. And I had to respond and say yes Jesus, I respond to that call and I respond, I desire, I want to be made well. Und dass ich ihm antworte zu seinem Ruf, ja, ich möchte gesund werden, ja, ich möchte darauf antworten. So I had a revelation then that I had a part to play as well. I had a part to say, I know that I'm broken. I know that my life is a complete mess. Und mir wurde auf einmal bewusst, dass ich eben auch etwas dazu beitragen muss. Und ich erkannte, dass mein Leben eine totale Unordnung war. And the response was, yes, Jesus, I want to be made well. Und die Antwort war, ja, Jesus, ich möchte wieder gesund werden. And in that moment when I had that revelation. Und in dem Moment, als ich diese Offenbarung bekam. The presence of God just came into my home. Ist die Gegenwart Gottes in mein Zuhause eingedrungen. It was like I can only explain it like thick honey just descending from heaven coming into my house. Ich kann es nur so beschreiben wie ganz zähflüssiger Honig, der vom Himmel runterkommt in mein Haus. And this presence in my home lasted for 6 months. Und diese Gegenwart, die hat 6 Monate lang angedauert. It was the presence of God coming into my home to transform and change me. Und so diese Gegenwart Gottes, die in mein Zuhause reingekommen ist, um mich zu verwandeln. I had to completely separate myself for those 6 months. Ich musste mich selbst total abgrenzen für diese 6 Monate. I had to step out of the gay lifestyle. Und musste von diesem schwulen Lebensstil zurückgehen. I lost all my friends. Ich habe all meine Freunde verloren. And it was Jesus and me for 6 months. Und es war nur Jesus und ich für 6 Monate. And all I did in those 6 months, I went home, I went to work in the morning. Also alles, was ich in diesen 6 Monaten gemacht habe, ist, dass ich in der Früh zur Arbeit gegangen bin. I came home in the evening. Am Abend nach Hause gekommen bin. And I would sit on my sofa. Und ich bin auf meiner Couch gesessen. And I would be in the and I would be in the presence of God. Und saß dort in der Gegenwart Gottes. And in those 6 months, God completely rewired me. Und in diesen 6 Monaten hat Gott mich ganz neu verkabelt. He changed my thinking. Er hat mein Denken verändert. But most importantly, he changed my heart. Aber noch wichtiger, er hat mein Herz verändert. And I just want to say to you guys that, you know, that God is not in the, he's not, I've got this little thing, he's not about behavior modification. Also Gott geht es nicht darum, einfach nur schlechtes Verhalten zu verändern. But he's about heart transformation. Sondern er will dein Herz verwandeln. So he doesn't expect one to come to him with your behavior changed. Also er erwartet nicht von dir, dass du zu ihm kommst, wenn sich dein Verhalten geändert hat. But he's in the process of heart transformation. Sondern er ist im Geschäft dabei, dein Herz zu verändern. So that was the encounter that really set me forth for where God was going to move me and for what he did in my life after that. Das war diese Bewegung, die mich dahin dirigiert hat, in die Richtung, in die Gott mich weiter gezogen hat. So how did I get to the place of living a homosexual lifestyle? Und wie bin ich zu diesem Platz gekommen, dass ich eben den homosexuellen Lebensstil angenommen habe? I was born in South Africa. Ich bin geboren in Südafrika. I was raised in a Christian family. Ich bin aufgewachsen in einer christlichen Familie. From what I can remember, my parents took me to church. Also seitdem ich mich erinnern kann, weiß ich, dass meine Eltern mich immer in die Gemeinde genommen haben. So I grew up in the church. Ich bin in der Gemeinde aufgewachsen. I knew God. Ich kannte Gott. So how did I end up being homosexual? Wie ist es dann dazu gekommen, dass ich homosexuell geworden bin? I had an incredible encounter with God when I was 6 years old. Als ich 6 Jahre alt war, habe ich diese unvorstellbare Begegnung mit Gott gehabt. It was in a Christian camp that my parents took me to. Es war so ein christliches Camp, zu dem ich meine Eltern mitgenommen haben. And I remember receiving Jesus Christ as my Lord and Savior when I was 6 years old. Und ich erinnere mich daran, dass ich mit 6 Jahren Jesus Christus als meinen Herrn und Erretter angenommen habe. And literally almost immediately after that camp that I went on. Und sofort nach diesem Camp, wo ich war. I got home. Bin ich nach Hause gekommen. And there was a long process of sexual abuse that started happening in my life. Gab es diesen Prozess für einen sexuellen Missbrauch, der in meinem Leben passiert ist? There was a neighbor, one of our neighbors, that lived in the same neighborhood that I lived in. Da gab es einen Nachbar in unserer Nachbarschaft. I was 6 years old. He must have been perhaps 18, 19, 20. Ich war 6 Jahre alt und er war vielleicht so 18, 19 oder 20 Jahre alt. And the sexual abuse started when I was 6. Und dieser sexuelle Missbrauch hat angefangen, als ich 6 Jahre alt war. And those first sexual experiences that I had. Diese ersten sexuellen Erfahrungen, die ich hatte, were imprinted in the DNA of who I was. Wurden so richtig hineingedruckt in die DNA von dem, wer ich bin. And as a child, when you go through sexual abuse, you don't really know whether it's right or whether it's wrong. Wenn du als Kind sexuellen Missbrauch durchmachst, dann weißt du nicht genau, ob das richtig oder falsch ist. But this I carried through with me. Aber das habe ich mit mir herumgetragen. And then we moved from this town in from Cape Town. We moved to another town called Stellenbosch. Und wir sind von Cape Town zu einer anderen Stadt gezogen, nach Stellenbosch. And then the sexual abuse started off with a family member. Und dann hat dieser sexuelle Missbrauch ist weitergegangen mit einem Familienmitglied. Not an immediate family member, but a cousin of mine. Also nicht mit einem unmittelbaren Familienmitglied, sondern einem Cousin von mir. And yeah, this really set the platform for the rest of my life. Und das hat wirklich halt meinem Leben die Richtung gegeben. Not even really knowing what was going on in my life, burying it deep down in my soul. Ich habe nicht wirklich gewusst, was da los ist in meinem Leben, aber ich habe es ganz tief in meiner Seele vergraben. So yeah, then I was at school. School was very difficult for me as well. My high school years was very difficult. Dann bin ich in die Schule gekommen und meine High School Jahre waren sehr sehr schwierig. And I was the kind of guy. Und ich war die Art von Mann, that actually was not really typically interested in things that men are typically interested in. Der Interesse an den Dingen hatte, an denen Männer normalerweise Interesse haben. I was much more creative. Ich war sehr kreativ. I enjoyed the creative arts. Ich habe die kreativen Künste sehr geschätzt. God created me that way. Gott hat mich so geschaffen. But often when you live in the world sees that as something that is not masculine and manly. Aber wenn du in der Welt lebst, dann ist das was, was die Welt nicht wirklich als maskulin ansieht. Yeah, so at school, because I always felt slightly different and kind of isolated from the other guys in my class. I went to an all-boys school. In der Schule habe ich mich halt immer ein bisschen anders gefühlt als die anderen Jungen und ich war in einer reinen Burschenschule. And there was a lot of I wouldn't call it bullying, but there was a lot of teasing. There was a lot of which just further perpetuated the pain and the depth that was in my heart. Und sie haben mich jetzt zwar nicht fertig gemacht in der Schule, aber trotzdem immer mich aufgezogen oder über mich gespottet und das hat mich halt, also hat mich weiter bestärkt in der Richtung, die schon vorher, in die ich schon vorgegangen bin. And actually, what I know now in the spirit realm. Von dem, was ich jetzt weiß, weiß ich, dass in dieser geistlichen Realität. When God has a plan and purpose for your life. Dass wenn Gott diesen Plan hat für dein Leben. And when you've connected with him at some point in your life. Und wenn du irgendwann im Leben dich mit ihm verbunden hast. That the enemy also has a plan for your life. Dass dann der Feind auch einen Plan für dein Leben entwickelt. The enemy wants to destroy anything that God has begun in your life. Und der Feind will alles von dem zerstören, was Gott in deinem Leben gemacht hat. And because I was brought up in a Christian home and in quite a religious environment, there wasn't a freedom of God, there wasn't an expression of God. Und weil ich eben in einem christlichen, religiösen Zuhause aufgewachsen bin, war da nicht wirklich diese Freiheit, die Gott bringt. It was always a, there was always a, it wasn't preached from the platform, but it, there was always this element of judgment against you. Also es wurde nicht direkt gepredigt von der Bühne, aber es gab immer diese Einstellung des Richtens. So I never really knew what the love of God was. Und ich wusste nie, was diese Liebe Gottes eigentlich ist. I then went, soon as I finished school, I took 2 years out and I went and traveled abroad. Als ich mit der Schule fertig war, habe ich mir 2 Jahre Zeit genommen und bin querfeldein gereist. And in this time, I really wanted to prove to myself. In dieser Zeit wollte ich mir selbst beweisen. And I wanted to prove to others. Und auch anderen beweisen. That I was heterosexual. Dass that ich, there was nothing homosexual inside of me. Dass ich wirklich heterosexuell bin und nichts Homosexuelles in mir drinnen ist. So I ended up having lots of relationships with many different women. Also hatte ich viele verschiedene Beziehungen zu lots einzelnen of, Frauen. Lots of sex. Sehr viel Sex. Just really also to fulfill a need in me, but also to prove to myself actually that what I'd been through, I wasn't that. Dass ich einerseits eine Not in mir versorge, aber auch immer um mir zu beweisen, dass ich nicht der bin, der ich and bin. And this brought further destruction into my life. Und das hat noch weitere Zerstörung in mein Leben gebracht. This brought further confusion. Noch weitere Verwirrung. I then returned back to South Africa after 2 years abroad. Nach 2 Jahren, wo ich schon übersee war, glaube ich, bin ich zurückgekommen nach Südafrika. Went to university. Ging auf die Universität. And while I was at university. Und als ich auf der Universität war. In the final year of my of my degree that I was doing. In meinem Abschlussjahr von dem Studium, das ich gemacht habe. I had a nervous breakdown. Hatte ich so einen Nervenzusammenbruch. And I was basically bedridden for about 3 months. Und ich musste 3 Monate lang im Bett bleiben. Serious depression. Ich hatte ganz ernsthafte Depressionen. And again in this moment I knew that I had an experience with God when I was 6 years old. Und auch in diesem Zustand erinnerte ich mich noch dran an diese Begegnung, die ich mit Gott hatte, als ich 6 Jahre alt war. And I knew that the only way out is to turn back to God. Und ich wusste, der einzige Weg, der mich da rausbringt, ist wieder, dass ich mich Gott hinwende. So I seeked God out in that time. Und in dieser Zeit habe ich Gott stark gesucht. And I had an encounter with God again when I was about 23 years old. Mit 23 Jahren hatte ich wieder eine Begegnung mit Gott. Started getting very involved in a church movement in South Africa. Ich habe mich stark engagiert in dieser Gemeindebewegung in Südafrika. Where there was there was a lot of the love of God preached. Es wurde sehr viel über die Liebe Gottes gepredigt. But there was also a lot of it was focused on what you could do for God and not what God has done for you. Aber ganz stark war der Fokus auf dem, was du für Gott machen kannst und nicht auf dem, was Gott für dich schon getan hat. So I became very works orientated in that church. Und deswegen war ich in dieser Gemeinde sehr stark werkeorientiert. Just totally neglecting what was happening in my heart. Und habe das absolut beiseite geschoben, was in meinem Herzen war. And there was no scope and there was no freedom to actually deal with healing of the heart. Und da war kein Fokus darauf oder auch keine Freiheit dazu, Heilung am Herzen zuzulassen. It was great and God did stuff in my life, but I had still not dealt with the root problem in my heart. Und das war großartig und Gott hat viel in meinem Leben gemacht, aber ich habe mich immer noch nicht um dieses Ereignis, dieses Grundereignis gekümmert. So I then was working for a South African company. Ich habe dann für eine südafrikanische Firma gearbeitet. And they wanted to set up an office in the United Kingdom. Und sie wollten ein Büro aufbauen im United Kingdom. And I ended up heading the office up in the United Kingdom and living in Edinburgh. Und ich habe dann dieses Büro geleitet und habe dann in Edinburgh gelebt. And this was at the time where the internet was just really starting off. Und das war die Zeit, als es so richtig im Internet losgegangen ist. And I was lonely. Ich war sehr einsam. I didn't have many friends. I didn't know anybody in the city. Ich hatte nicht viele Freunde und ich kannte niemanden in dieser Stadt. I got connected with a few people. Ich habe mich nur mit wenigen Menschen eingelassen oder mich mit ihnen verbunden. But the world of pornography opened to me. Aber die Welt der Pornografie hat sich mir geöffnet. And it was in that time when the world of pornography opened to me that actually I started realizing that I had desires for men. Und in dieser Zeit, als die Welt der Pornografie mir offen stand, habe ich eben erkannt, dass ich eigentlich mein Verlangen auf Männer hatte. I didn't know what to do with those feelings. Ich wusste nicht, was ich mit diesen Gefühlen anfangen sollte. So I seeked out a group of people in Edinburgh, a church organization. Also bin ich zu dieser Gemeindeorganisation gegangen. That helped people struggle with same-sex attraction. Die anderen Menschen helfen, die dieses Problem haben mit gleichgeschlechtlicher Anziehung. The problem for me with this group was. Das Problem, das ich mit dieser Gruppe hatte. That it actually ended up being kind of a pity party. Ist, dass es eigentlich nur eine Mitleidsrunde war. It ended up with a whole lot of guys getting together. Es sah immer so aus, dass eine Gruppe von Männern sich getroffen hat. And talking about their struggles. Und sie reden über ihre Schwierigkeiten. But there was no solution for the struggle. Aber es gab eigentlich keine richtige Lösung dafür. There was no answer of like, okay, yeah, we're all sitting here struggling. What are we going to do about these struggles? How are we going to get rid of these struggles? Gab keine Antwort darauf, hey, wie soll ich mit diesen Kämpfen umgehen oder was ist die Lösung dafür? And there was time of prayer. We used to pray together. Da gab es eine Zeit des Gebets, wir haben gemeinsam gebetet. But actually, freedom never came for me. Aber es kam nie der Friede. The struggle was intense. Und dieser Kampf war ganz stark. But I resisted any relationship with men because I knew it wasn't right. Aber ich habe mich wirklich dagegen gesträubt, Beziehungen mit Männern einzugehen, weil ich einfach wusste, dass es falsch war. Then the company in South Africa closed down and I had to decide, okay, what's the next phase of my life? Und als diese Firma in Südafrika in Konkurs gegangen ist, habe ich mich entscheiden müssen, okay, was mache ich jetzt weiter? And God opened the door for me to go back to university in London. Und Gott hat mir die Tür geöffnet, dass ich nochmal zurückgehen kann auf die Universität, aber diesmal in London. And again I was in a new city. Und schon wieder war ich in einer neuen Stadt. Lonely. Alleine. I hadn't connected with many people at yet. Ich hatte nicht viele Beziehungen zu anderen Menschen. And still had terrible, terrible pornography addictions. Und war aber immer noch ganz stark pornografieabhängig. I could spend at any given moment 6-7 hours just feasting on pornography online. Und ich konnte wirklich 6 Stunden am Stück damit zubringen, mich einfach von Pornografie berieseln zu lassen. And it was in this moment where I couldn't resist my feelings any longer. Und es war dieser Moment, wo ich meinen Gefühlen nicht länger widerstehen konnte. And I entered into a world of real debauched homosexuality. Und ich bin dann in diese Welt gekommen von dieser ausgelebten Homosexualität. Addictive behavior. Das ist süchtige Verhalten. Drugs. Drogen. And just a rock and roll lifestyle. Und dieser Rock and Roll Lebensstil. And then I met my first partner. Dann habe ich meinen ersten Partner kennengelernt. And I fell deeply in love with him. Und ich habe mich sehr stark in ihn verliebt. And it was almost something that I had vowed in that I'd made a vow in my heart that I would never fall in love with a man. Und ich habe eigentlich vorgenommen oder mir diesen Schwur in meinem Herzen getroffen, dass ich nie mich in einen Mann verlieben werde. Because men had always hurt me. Weil Männer mich bisher immer verletzt haben. But in this moment I couldn't resist any longer and I fell in love. Aber in diesem Moment konnte ich dem nicht widerstehen und habe mich in ihn verliebt. And it was a very difficult relationship. Es war eine sehr schwierige Beziehung. It was very dysfunctional. Es war sehr dysfunktional. And it came to an end. Und es hat dann auch irgendwann sein Ende gefunden. After about 18 months. Nach circa 18 Monaten. And then instead of dealing with my issues in that time, I fell in love again. Und statt mich um meine Probleme zu kümmern oder sie anzugehen, habe ich mich nochmal verliebt. And I entered into another relationship for 3 years. Und habe noch eine Beziehung eingegangen, die 3 Jahre gedauert hat. And bizarrely in this time, even with my relationship, I always used to tell them about Jesus. Und bizarrerweise, obwohl ich diese Beziehungen hatte, habe ich ihnen den And they would look at me and think, you're telling erzählt. Me about Jesus and you're living this lifestyle? Und sie haben mich so angesehen und sich gefragt, du lebst diesen Lebensstil und erzählst über Jesus? It was always part of my life. Aber es war immer Teil meines Lebens. But this relationship was again very dysfunctional. Aber auch diese Beziehung war sehr dysfunktional. Because I was so broken. Weil ich so zerbrochen war. And I was relationally, I didn't know how to have relationships. Und ich wusste nicht, wie man Beziehungen führt. I didn't know how to connect with people. Ich wusste nicht, wie man Verbindungen mit Menschen eingeht. I was always the person that was in a crowd. I would always be the one kind of standing in the side and not really knowing how to connect with people, not really knowing how to speak to people, not really knowing how to have relationships with people. Und in einer Menschenmenge war ich immer derjenige, der auf der Seite gestanden ist, nicht wirklich gewusst hat, wie man auf Menschen zugeht, mit ihnen redet oder einfach Beziehungen mit ihnen aufbaut. Because my heart was so broken. Weil mein Herz so zerbrochen war. That relationship came to an end. Diese Beziehung ging auch zu Ende. And I entered into another relationship. Und ich ging in eine weitere Beziehung. So this was my third relationship in 10 years. Das war meine dritte Beziehung innerhalb von 10 Jahren. And I thought to myself, this is going to be the man that I'm going to spend the rest of my life with. Und ich habe mir gedacht, diesmal, okay, das wird der Mann sein, mit dem ich das, den Rest meines Lebens verbringen werde. And we had a great relationship. Und wir hatten eine großartige Beziehung. We didn't live together. He lived in another town in London, so we'd only see each other every now and then. But the relationship was good. Wir haben nicht zusammen gewohnt, weil er in einer anderen Stadt gelebt hat, aber die Beziehung lief ganz gut. But this was the relationship that ended my life in disaster. Aber das war die Beziehung, die mein Leben in diesem Desaster beendet hat. And this was the relationship that the end of this relationship that I believe God really used to draw me back to him. Und ich glaube, dass Gott dieses Ende dieser Beziehung wirklich verwendet hat, um mich wieder zu ihm zu ziehen. So that's just a little bit of my story of how I actually lived and lived in the homosexual lifestyle. Und das ist eben meine Geschichte, wie ich in diesem homosexuellen Lebensstil geraten bin. And it was a very lonely life. Es war ein sehr einsames Leben. I felt desperate all the time. Ich habe mich immer verzweifelt gefühlt. I was desperate for love. Ich war verzweifelt nach Liebe. I was desperate for relationship. Ich war verzweifelt nach Beziehungen. I was desperate just to connect with people. Ich hatte dieses verzweifelte Verlangen, mich mit Menschen zu verbinden. Because the reality of it is God has created us for relationship. Weil die Wahrheit ist, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir Beziehungen brauchen. He initially has made us relationship with him. Zuerst die Beziehung mit ihm. And then he's made us for relationship with one another. Und dann Beziehungen mit anderen Menschen. And that was really the desire of my heart. I just wanted to be connected. I just wanted to be able to connect with people, to be with them, and to have relationship. Das war das Verlangen meines Herzens, dass ich Beziehungen mit Menschen habe und Bindungen mit ihnen habe. So God brought me back to the place where I was so broken. Gott hat mich zurückgeführt in den Ort, wo ich so zerbrochen war. I was so depressed. Ich war so deprimiert. I was so lonely. Ich war so allein. And Jesus stepped in. Und Jesus kam herein. And that was when I started off that encounter that I had in my living room was all that had escalated to that moment of when I had encounter with him. Und von der Begegnung, von der ich euch am Anfang erzählt habe, das war eben alles dahin geführt, dass diese Begegnung stattfand. But as you probably all know that when you have an encounter with God, it's that initial encounter that changes your heart. Und ihr kennt das vielleicht, dass ihr, wenn ihr eine Begegnung mit Gott habt, diese erstmalige Begegnung mit ihm wirklich alles verändert. But then there are areas in our soul that need to be sanctified and need to be restored and need to be transformed. Und dann gibt es aber Bereiche in unserer Seele, die geheiligt werden müssen, die verwandelt werden müssen und geheilt werden müssen. And actually that has been the challenge for me. Und das ist eben die Herausforderung für mich. It's been the challenge to walk out the initial encounter that I had with God. Es ist die Herausforderung, dass man da weitergeht nach dieser erstmaligen Begegnung mit Gott. And so I had that encounter. Ich hatte diese Begegnung. But I knew that in order to function properly in this life, I needed to really start connecting. And getting connected with people. Aber ich, nach dieser Begegnung wusste ich, dass um wirklich zu funktionieren in diesem Leben, musste ich Verbindungen mit Menschen eingehen. So I started going to church. Also ging ich wieder in die Gemeinde, weil das ist ein guter Ort, um anzufangen. But again, even in the church that I started going to in that time. Aber auch in dieser Gemeinde, in die ich jetzt wieder gegangen bin. I sought out the pastor of the church. Habe ich den Pastor aufgesucht dieser Gemeinde. And I told him my background and I told him my struggle. Und ich habe ihm von meinem Hintergrund erzählt und über den Kampf erzählt, den ich ausfechte. And he didn't really know what to do with it. Und er wusste nicht, was er damit anfangen soll. He didn't really have the capacity, the means to bring me into a place of just freedom in that church. Und er hatte weder die Kapazität noch die Mittel, um mich wirklich in diese Freiheit innerhalb seiner Gemeinde zu bringen. I think there is a perception in the body of Christ. Ich glaube, da gibt es so eine Täuschung innerhalb des Leib Christi. That if you do suffer from struggle with same-sex attraction. Dass wenn du Probleme hast mit gleichgeschlechtlicher Anziehung. That we happy for you to come into our church. Dass wir irgendwie glücklich sind, wenn du in unsere Gemeinde gehst. But don't come too close. Aber komm uns nicht zu nahe. And that's how I felt, and that's actually how I felt my whole life in the Christian environment. With the struggle that I had, I would come into a church environment, but I never felt the freedom just to be me. Und so ging es mir mein ganzes Leben innerhalb der christlichen Gemeinschaft oder christlichen Gemeinden, dass ich zwar irgendwie willkommen war in den Gemeinden, aber gleichzeitig hatte ich nie die Freiheit, der zu sein, der ich wirklich bin. I always felt that I was kept at arm's length. Und ich habe mich immer so gefühlt, als ob die Leute mich gerne eine Armeslänge weit weg haben wollen von mir. And a lot of that was the issues that were are happening in church and the perceptions of homosexuality. Und das Problem war eben das, was eben in der Gemeinde passiert ist und diese Täuschung der Homosexualität. But actually a lot of it was also just what was going on in my heart. Aber vieles davon war auch deswegen, wegen dem, was in meinem Herzen los war. So I sought out anything possible. I had such a hunger and desire in my heart for just reality, for people that I could connect with that were real. Und ich habe wirklich diesen Hunger gehabt, dass ich Bindungen eingehen kann mit Menschen, die einfach echt sind, und habe eben überall danach gesucht. So I spent day and night seeking people out that I could just connect with. Und Tag und Nacht habe ich nach Menschen Ausschau gehalten, mit denen ich diese Bindungen eingehen kann. So I ended up connecting with two friends of mine from South Africa. Und schlussendlich habe ich mich mit zwei Menschen verbunden, Freunden aus Südafrika. And we used to go to the same church, funny enough, in South Africa 20 years before. Und wir sind vor 24 Jahren in dieselbe Gemeinde damals gegangen. And they had also been through, they'd been married for about 17 years, and they had also been through a period of transition of drifting away from God, but then coming back to Him. Und die sind schon seit 17 Jahren verheiratet gewesen und haben aber auch diese Zeiten durchgemacht, wo sie von Gott ein bisschen weiter weggegangen sind und dann wieder zu ihm zurückgegangen sind. And I connected with them again, and we just started speaking about Jesus. Und ich habe wieder eine Beziehung mit ihnen gesucht und wir haben einfach angefangen, über Jesus zu reden. And they had been on a process 2 or 3 years prior to me of God really working powerfully in their lives. Und sie hatten diesen Prozess 2, 3 Jahre vor mir durchgemacht, wo Gott wirklich ganz stark in ihrem Leben einen Prozess begonnen hat. And they started talking to me about the grace of God. Und sie haben angefangen, mir über die Gnade Gottes zu erzählen. And this was a new message that I hadn't heard before. Und das war eine neue Botschaft, die ich vorher noch nie gehört hatte. I hadn't heard this message of grace. Ich hatte noch nie diese Botschaft der Gnade gehört. I was brought up in an environment where it was condemnation. Ich war in einer Umgebung aufgewachsen, wo es eher um Verdammung ging. And there was no freedom. Und keine Freiheit. And when I started realizing what the true gospel of grace is. Und als ich erkannt habe oder begonnen habe zu erkennen, was das wahre Evangelium der Gnade ist. My heart started being transformed. Hat sich begonnen, mein Herz zu verwandeln. Because until this point I'd had an incredible spiritual experience and my spirit was alive, but there were still issues in my heart. Ja, bis zu diesem Zeitpunkt war mein Geist zwar schon lebendig und wach, aber ich hatte immer noch diese Probleme in meinem Herzen. And when I realized that God loved me regardless of my sin. Als ich erkannt habe, dass Gott mich unabhängig meiner Sünden liebt. Regardless of my same-sex attraction. Und unabhängig von meiner von der Anziehung, die ich dem gleichen Geschlecht gegenüber hatte. And that realization. Und diese Erkenntnis. That he has done it all. Dass er schon alles vollbracht hat. That it is finished. Dass es vollendet ist. When Jesus died on the cross, it was finished. Dass als Jesus am Kreuz starb, dass es vollendet war. And there's nothing more that I can do to change that. Dass es nichts mehr gibt, was ich noch machen kann. There's nothing more that I can do to receive any more than has already been done for me. Und dass es nichts gibt, was ich tun kann, um mehr zu empfangen als das, was ohnehin schon für mich getan worden ist. And that revelation of grace, that revelation that I stand before my Father. Offenbarung der Gnade, diese Offenbarung der Gnade, in der ich vor meinem Vater stehe. Complete. Vollständig. Healed. Geheilt. Restored. Wiederhergestellt. He has made all things new. Er hat alle Dinge neu gemacht. Was a revelation for me. Das war einfach eine Offenbarung für mich. And that was a powerful beginning of the transformation of my heart. Und das war eine sehr kraftvolle Veränderung oder Beginn einer ein kraftvoller Beginn einer Veränderung in meinem Herzen. I always see it as kind of if I sit on a chair for the rest of my life. Und ich sehe das immer so, wie wenn ich auf dem Sessel sitze für den Rest meines Lebens. Ever do anything for him. Und ich niemals etwas für ihn tun würde. He still loves me exactly the same. Liebt er mich trotzdem genauso. It's not what I do for him. Es geht nicht darum, was ich für ihn tue. It's who he is. Es geht darum, wer er ist. And what he's done for me. Und was er für mich getan hat. So when I understood grace, it transformed my thinking. Als ich Gnade verstanden habe, hat es auch mein Denken verändert. It transformed my life. Es hat mein Leben verändert. And I felt it at this point that God was busy restoring my heart. And this was an exciting journey for me. An diesem Punkt habe ich verstanden, dass Gott sehr beschäftigt ist, damit mein Herz wiederherzustellen, und das war sehr aufregend für mich. So these things that these areas that God revealed himself to me by no means in order. diese Bereiche, in denen Gott sich mir offenbart hat, ohne jetzt irgendeine gewisse Abfolge einzuhalten. But I'm just going to tell you about the things that God really used to transform my heart. Aber ich möchte euch wirklich von den Dingen erzählen, die Gott sehr stark verwendet hat, um mein Herz wieder zu verwandeln. And he started with the gospel of grace. Und er hat angefangen mit dem Evangelium der Gnade. And then the realization after I realized, my goodness, there's nothing more that I need to do. Und die Erkenntnis, die danach kam, nach der Erkenntnis, dass ich nichts mehr weiter tun muss. Then the realization of the Father's love. Dann kam die Erkenntnis von der Liebe des Vaters. The realization of how much God loves me. Die Erkenntnis darüber, wie sehr Gott mich liebt. This awesome creator that made the world, that made everything in it, that made me personally. Dieser erstaunliche Schöpfer, der die gesamte Welt geschaffen hat und alles in ihr und auch mich geschaffen hat. Loves me unconditionally. Liebt mich bedingungslos. So yeah, that was just another area that God really used, the revelation of the Father's love. Und das war ein weiterer Bereich, den Gott stark verwendet hat, einfach diese Liebe des Vaters. The revelation that he is my daddy. Die Offenbarung, dass er einfach mein Papa ist. The revelation that I am his son. Die Offenbarung, dass ich sein Sohn bin. The revelation that where I stand before him as a son and not a slave. Die Offenbarung, dass ich vor ihm als Sohn stehen darf und nicht als Sklave. The revelation that I can go and sit on his lap whenever I need to. Die Offenbarung, dass ich jederzeit mich auf seinen Schoß setzen kann, immer wenn ich es brauche. The revelation that when I was feeling down that I could go to him and he could put his arms around me. Dass die Offenbarung, dass wenn ich mich niedergedrückt fühle, dass ich jederzeit zu ihm gehen kann und er seine Arme um mich legt. I think at this point I'm going to talk about my own earthly father. Und ich glaube, bis zu diesem Punkt rede ich jetzt über meinen erdlichen Vater. Who is an amazing man. Der wirklich ein erstaunlicher Mann ist. But because of the brokenness in my heart. Aber wegen der Zerbrochenheit in meinem Herzen. I completely shut off to my own earthly father. Habe ich mich absolut abgewendet von meinem erdlichen Vater. And I couldn't receive love from him. Und ich konnte keine Liebe von ihm annehmen. I remember an incident when I was 11 years old. Ich erinnere mich an eine Situation, als ich 11 Jahre alt war. When my father came to me in the evening when I just got into bed. Als mein Vater zu mir hineinkam, als ich mich gerade ins Bett gelegt hatte. And he sat at the end of my bed. Und er setzte sich ans Ende meines Bettes. And he was weeping. Und hat geweint. And he was weeping. Er hat geweint. And in that moment he cried and he said to me, Michael. In dem Moment hat er geweint und hat gesagt, Michael. What is going on in your life? Was geschieht in deinem Leben? What is happening in your life? Was passiert in deinem Leben? And I couldn't respond to him. Und ich konnte ihm nicht antworten. I couldn't talk to him. Ich konnte nicht mit ihm reden. My heart had closed down so much. Mein Herz hat sich schon so sehr verschlossen. And it's so interesting. Often the thing that you're so desperate for in life is the thing that you close your heart to. Und es ist interessant, dass gerade die Sachen, nach denen du dich am meisten dir wünschst, dass das die Dinge sind, die du dann nicht machst oder denen du dich verschließt. I just wanted my daddy to put his arms around him and tell me that he loves me. Ich wollte einfach nur, dass mein Vater seine Arme um mich legt und mir einfach nur sagt, dass er mich liebt. And that he cares for me. Und dass er sich um mich kümmert. But he couldn't do that. Aber er konnte das nicht machen. Because possibly of things in his life, he didn't have the reserve to be able to come and just unconditionally pour out into me. Vielleicht wegen Dingen, die in seinem Leben passiert sind, dass er nicht die Kapazität dazu hatte, einfach mich zu lieben. So this was hard for me. Das war schwer für mich. And when you shut off to your own earthly father. Und wenn du dich gegenüber deinem weltlichen Vater hier auf der Erde verschließt. It really takes you down a journey of becoming an orphan. Dann setzt dich das auf die Reise, dass du wirklich zu einer Waise wirst. And not really understanding what love is all about. Und du nie verstehst, was Liebe wirklich ist. And the most powerful thing that we are created for love. Und das Stärkste, wofür wir geschaffen worden sind, ist die Liebe. I'd cut my heart off too. Und ich habe mich da eben abgewendet. I'd shut my heart off. Also ich habe mein Herz geschlossen, yeah. Dem gegenüber. So this revelation for me of the Father's love. Und diese Offenbarung der Liebe des Vaters. Of my heavenly Father that meines himmlischen Vaters. Is the one who made me, is the one who created me, is the one whose image I made into loves me and cares for me. Der eine, der mich gemacht und geschaffen hat und in dessen Ebenbild ich gemacht worden bin, das ist derjenige, der mich liebt. Totally transformed my heart. Und das hat mich total mein Herz verwandelt. And it's incredible how in this journey that I'm still on, how God is restoring my relationship with my earthly father. Und das ist unglaublich in dieser Reise, die ich gerade mache, wie sehr Gott meine Beziehung zu meinem Vater wiederhergestellt hat. And to be honest with me, that's one of my greatest joys in my life. Und um ehrlich zu sein, ist das eine meiner größten Freuden in meinem Leben. It's one of the greatest joys in my life. I was just in South Africa now. Das ist eine der größten Freuden meines Lebens. Ich war gerade in Südafrika. And I would kind of, I would wake up in the morning and my dad and I would go for long walks on the beach. Und wenn wir in der Früh aufgestanden sind, sind mein Papa und ich haben lange Spaziergänge am Strand gemacht. And we would just talk. Und haben einfach nur geredet. There's still a lot more talking to be done. Es gibt noch viel, worüber wir reden müssen. But the reality of the transformation process has begun. Aber die Realität dieses Verwandlungsprozesses hat begonnen. And it's powerful to have a relationship with a father. Es ist kraftvoll, eine Beziehung zum Vater zu haben. And it's one of the enemy's largest tools to destroy people is to destroy families and to destroy their relationship with their mother and their father. Das ist das stärkste Werkzeug des Feindes, dass er Familien zerstört oder die Beziehungen, die wir zu den Eltern haben. So meeting my heavenly daddy just completely transformed me. Und meinen himmlischen Papa zu begegnen hat mich einfach komplett verwandelt. And another area that really, really started transforming and changing my life. Noch ein Bereich, der wirklich angefangen hat, mein Leben zu verwandeln. Was in the area of prayer. War das Gebet. And it's an area where again where the enemy really robs and steals and destroys from people's lives. Und das ist auch ein Gebiet, wo der Feind wirklich raubt und stiehlt und zerstört. And currently, I remember the church that I currently go to. I arrived there about 2.5 years ago. Und die Gemeinde, die ich zurzeit besuche, ist seit 2.5 Jahren. And my heart has always been for intercession and prayer. Und mein Herz sehnt sich immer danach, für Bitte zu beten. I went to the church and there wasn't any structured prayer groups or prayer ministry or intercessory prayer ministry. And I was like, where can I go to pray? I need to pray. Where can I go to pray? It's great to pray on your own, but it's also awesome to pray corporately. Und wie ich dorthin gekommen bin in die Gemeinde, gab es keine Gemeindestruktur für Gebet und ich habe eben gefragt, hey, wo kann ich hingehen zu beten? Ich meine, es ist toll, wenn man alleine für sich beten kann, aber es ist noch besser, wenn man gemeinsam beten kann. So we set up an intercessory prayer ministry. Und wir haben so einen Fürbitterdienst aufgebaut. And I remember on the outset of this prayer ministry. Und ich weiß, am Anfang dieses Gebetsdienstes the Holy Spirit said to me, hat der Heilige Geist mir gesagt, that if you come before me and intercede for whatever it may be. Wenn du vor mich mit einer Bitte kommst, egal worum es geht. Whether it be for the peace in Israel. Egal ob es der Friede in Israel ist. Whether it be for the transformation of the nation of England. Oder die Verwandlung der Nation von England. Whether it be for the homosexual community in the world. Oder die homosexuelle Gemeinschaft in der ganzen Welt. So whatever the prayer is coming before God. Was auch immer das Gebet ist, das vor Gott kommt. He would take care of my needs. Dann wird er sich um meine Nöte kümmern. And that has also been one of the most powerful things for me, watching my own life being transformed in that place of prayer. Und das ist auch eines der kraftvollsten Dinge für mich, dass ich sehe, wie mein Leben sich verändert im Gebet. Coming before God in intercession for whatever. Das vor Gott zu kommen mit Gebetsanliegen für was auch immer. And watching him transform and change me. Und zuzuschauen, wie er mich verwandelt und verändert. And let me tell you what the last 18 months since we've set up this intercessory prayer ministry, it's been hard. There's been many challenges, there's been many difficulties. Und es war sehr schwer, diesen Dienst aufzubauen und es gab viele Schwierigkeiten. But God has really transformed and changed my heart. Aber Gott hat wirklich mein Herz verwandelt und verändert. Another key thing about recovering from same-sex attraction and recovering from homosexuality. Noch ein großer Punkt davon, wiederhergestellt zu werden von Homosexualität, is to always walk in the light. Ist immer im Licht zu wandeln. I just want to read the scripture. It says, ich möchte gerne diese Schriftstelle vorlesen. It's from 1 John 1, 5-7. It says, this is the message which we have heard from him and declare to you. Das ist 1. Johannes 1, Verse 5-7. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. That God is light, dass Gott Licht ist and in him is no darkness at all. Und gar keine Finsternis in ihm ist. And if we say that we have fellowship with him, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, and walk in darkness, und wandeln in der Finsternis, we lie, lügen wir, and we do not practice the truth, und tun nicht die Wahrheit. But if we walk in the light, wenn wir aber im Licht wandeln, as he is in the light, wie er im Licht ist, we have fellowship with one another, haben wir Gemeinschaft miteinander, and the blood of Jesus, und das Blut Jesus, cleanses us from all sin, reinigt uns von allen Sünden. This was a new revelation to me as well. Das war auch eine neue Offenbarung für mich. So what I had to do was, was ich zu tun hatte, war, I had to connect with people in my church and some people out of my church that I could go to. Ich musste Beziehungen eingehen mit Menschen innerhalb meiner Gemeinde und auch außerhalb meiner Gemeinde, zu denen ich gehen kann. When I was struggling. Wenn ich wieder in diese Probleme habe. And as I said before, your struggles don't go away immediately. Wie ich schon vorher gesagt habe, hören diese Probleme nicht über Nacht auf. So there were still times that I would struggle with pornography. Es gibt immer noch Zeiten, wo ich diese Probleme habe mit Pornografie. There were still times that I struggled with masturbation. Oder Masturbation. There were still times that I struggled with still having intense desires for men. Oder es gab immer noch Zeiten, wo ich wie dieses starke Verlangen nach Männern hatte. But the power of that was always broken. Aber die Macht davon wurde immer gebrochen. When I walked in the light. Wenn ich im Licht gegangen bin. Because Satan wants to keep these struggles in darkness. Weil Satan will, dass diese Schwierigkeiten oder Angriffe im Dunkeln bleiben. His main thing is to always keep you walking in darkness. Das, was er am stärksten will, ist, dass du weiter in der Dunkelheit gehst. And that power of darkness is always broken. Und diese Kraft der Dunkelheit ist immer gebrochen. It's a promise from God. Es ist eine Verheißung von Gott. When you bring it into the light. Dass wenn du das ins Licht bringst. So a key thing for me was always if I had spent a day where I was struggling and it's an area I still struggle with. Und ein Schlüsselereignis ist immer wenn ich diese Probleme habe. It's not easy to always talk about your struggles. Es ist nicht leicht, immer über deine Probleme zu erzählen. It's not always easy to talk about the difficult parts of your heart. Es ist nicht leicht, immer über diese schwierigen Gebiete in deinem Herzen zu erzählen. Especially when you've lived a life of suppressing those feelings and suppressing that and living in darkness. Vor allem, wenn du dein ganzes Leben damit verbracht hast, diese Probleme runterzudrücken und im Dunkeln zu wandeln. But it is incredibly powerful when you bring struggles into the light. Aber es ist unglaublich machtvoll, wenn du diese Schwierigkeiten ins Licht bringst. And I see the freedom in my life when I go to someone and I say to them, you know what, I've really been struggling again. I've really been having terrible thoughts. I've been having thoughts of wanting to have sex with other men. Und es gibt mir wirklich viel Freiheit, wenn ich da jemand ist, zu dem ich gehen kann und ihm sagen kann, hey, ich habe wieder diese Gedanken, dass ich Verlangen habe nach anderen Männern. Please just pray with me. Bitte bete einfach mit mir. And in that moment the power of sin is broken. Und in diesem Moment ist die Kraft der Sünde gebrochen. The power of darkness is broken. Die Kraft der Dunkelheit ist gebrochen. Confession is huge. Bekenntnis ist stark. When we confess our sin. Wenn wir unsere Sünden bekennen. He is faithful and just. Ist er treu und gerecht. And will forgive us from all unrighteousness. Und wird uns alle unsere Ungerechtigkeiten vergeben. So confession and walking in the light, constantly walking in the light. Also Bekenntnis und andauerndes Wandeln im Licht. And I really encourage anybody who whatever the struggle may be, is to always bring that struggle into the light. Und ich ermutige euch, egal mit welche Probleme oder welche Kämpfe du ausfechtest, dass du diese Kämpfe wirklich ans Licht bringst. Because there's freedom in that. Weil es gibt Freiheit darin. And as I said, I this is an area that I still struggle with immensely, actually. Und das ist ein Bereich, wo ich immer noch ganz starke Probleme habe. But every day I trust God to bring more freedom in my life in this area. Aber jeden Tag vertraue ich Gott darauf, dass er mehr Freiheit in diese Bereiche bringt. Another two ones that I'm not going to go into much detail with, but were also key for me. Noch zwei weitere Punkte, die ich nicht so sehr ins Detail gehen will, aber die wirklich wichtig für mich waren. Was the revelation of relationship with him and with others. Ist die Offenbarung darüber, über die Beziehung mit ihm und mit anderen. Vital for recovery. Das ist wirklich wichtig für eine volle Wiederherstellung. So vital for relationship with him. Es ist lebenswichtig, die Beziehung mit ihm. And then this again is a process. Und auch das ist wieder ein Prozess. But it's key. Aber es ist wirklich notwendig. For change and transformation. Für Veränderung und Verwandlung. to spend time with him. Dass du Zeit mit ihm verbringst. To be with your father. Dass du mit deinem Vater bist. To be in his presence. Dass du in seiner Gegenwart bist. Because that is where your strength is restored. Weil das ist der Ort, wo deine Stärke wiederhergestellt wird. And that is where your daily living comes from. Und da, wo du deinen täglichen Bedarf wieder bekommst. And then again, as I said earlier, relationships with others, incredibly important. Und wie ich schon vorher gesagt habe, dass die Beziehungen zu anderen Menschen extrem wichtig sind. You know, God demonstrates his love. God demonstrates his character, who he is, through human beings. Gott demonstriert seinen Charakter und seine Liebe und wer er ist durch andere Menschen. And I've learned so much about God through brothers and sisters in my body. Und ich habe so viel über Gott gelernt durch Brüder und Schwestern in meinem geistlichen Leib. And I'm forever grateful for that. Und ich bin für immer dankbar dafür. Another area that is interesting that not many people would think about. Noch ein Bereich, der sehr wichtig ist, aber an den viele Menschen vielleicht nicht denken würden. And which had huge impacts in my life. Und der wirklich einen gewaltigen Einfluss auf mein Leben hatte. Because sometimes you walk in an area and you don't know why you are walking in that area. Weil du gehst in einem gewissen Bereich und du weißt aber nicht, wie du da hingekommen bist. Why me, a homosexual father? Warum bin ich homosexuell, Vater? Where did this come from? Wo hat das angefangen? Woher kommt das? I know we live in a broken world. Ich weiß, dass wir in einer zerbrochenen Welt leben. I know that sin entered into this world. Ich weiß, dass die Sünde in diese Welt gekommen ist. But why my family? Why has it affected me? Where did it come from? Meine Familie, warum bin ich davon betroffen? Woher kommt das? And it's very interesting. There was the whole area of generational sins of your forefathers. Of what your grandparents, what your great grandparents might have been involved in. Das ist ein sehr großer Bereich dieser über Generationen übertragene Sünde von deinen Vätern, von deinen Großvätern. There was a generational curse that was put on my family. Da gab es diesen Generationenfluch, der auf meine Familie gelegt worden ist. That every single youngest son in the family. Dass jeder jüngste Sohn dieser Familie became homosexual. Homosexuell wird. So my mother has two sisters. Meine Mutter hat zwei Schwestern. And they were all affected by homosexuality. Und auch die wurden betroffen von Homosexualität. The one still lives in a homosexual relationship. Einer lebt noch in einer homosexuellen Beziehung. For the last 40 years. Seit 40 Jahren. The one who I had sexual relationships with, who is married. Der andere ist derjenige, mit dem ich sexuelle Beziehung hatte und jetzt verheiratet ist. And there was me. Und dann gab es mich. So this sin was passed down through my mother's generational line. Und diese Sünde wurde weitergegeben durch die Generationenlinie meiner Mutter. And it was something that had passed down that I was powerless over. Und das war etwas, was weitergegeben wurde, gegen das ich keine Macht hatte. But when you realize this, aber wenn du das erkennst, you can deal with it. Dann kannst du damit umgehen. And you can break that generational curse. Du kannst diesen Generationenfluch zerbrechen. And you can receive the blessings of God into this bloodline. Und du kannst den Segen Gottes in diese Blutlinie fließen lassen. My generation, und ich wusste, dass meine Generation will be free from this, wird frei davon sein and will not be affected by this sin. Und wird nicht davon betroffen sein. And this is very powerful because people move and live in ways. Und das ist sehr machtvoll, weil Menschen leben auf Arten und Weisen. And they don't understand why. Und sie verstehen nicht, warum. And often there's a generational sin that is affecting them. Und oft ist es eine über Generationen übertragene Sünde, die sie betrifft. And one thing I just to kind of bring to an end. Und eine Sache noch, mit der ich dann abschließen will. Is just the desires of our heart. Das Verlangen unseres Herzens. Like God really spoke to me, and this has kind of been a recent thing as well. It's like, what are the desires of your heart? Gott hat zu mir gesprochen, hat mich gefragt, was sind die Verlangen deines Herzens? Because if the desires of your heart are to walk in freedom. Weil wenn dein Herzensverlangen ist, in Freiheit zu gehen. If the desires of your heart are to be free from whatever struggle you have. Wenn das Verlangen deines Herzens ist, frei zu sein von all den Schwierigkeiten, die du hast. God honors the desires of our heart. Dann ehrt Gott dieses Herzensverlangen. But what I realized that we have to speak those desires out to him. Aber was ich erkannt habe, ist, dass wir dieses Verlangen ihm gegenüber aussprechen müssen. We got to communicate those desires to him. Wir müssen diese Verlangen ihm gegenüber kommunizieren. We got to pour out our desires of our heart to our Father. Wir müssen diese Verlangen aus unserem Herzen unserem Vater gegenüber kommunizieren. And he honors those desires and he will always, always give you the desires of your heart. Und er ehrt dieses Herzensverlangen und er gewährt dir auch immer dieses Herzensverlangen. And his heart is to see his people walk in full freedom. Und sein Verlangen ist, dass er seine Menschen und sein Volk sieht, wie sie in Freiheit gehen. And it's all about trusting God's character. Und es geht nur darum, Gottes Charakter zu vertrauen. Because that is who he is. Weil das ist der, der er ist. His desire, his heart is to see the body of Christ, his children walk in full freedom. Sein Verlangen, das wonach er sich sehnt, ist, dass er sein Volk in Christus in Freiheit gehen sieht. And that is available to every single one of us. Und das ist für uns alle verfügbar. No matter what the struggle is. Egal was diese Schwierigkeit ist. It could be depression. Es könnte Depression sein. It could be mental illness. Es könnte mentale Krankheiten sein. It could be addictions. Süchte, Abhängigkeiten. It could be relationship problems. Es könnten Beziehungsprobleme sein. It could be whatever the area is. Egal was auch immer das Gebiet ist. There's freedom. Der ist Freiheit. And that is our Father's heart, to bring freedom to everybody. Und das ist das Herz unseres Vaters, dass er Freiheit allen bringt. And I just want to end with a little quote, actually, that was written by the author. I watched an interview of the author who wrote the book The Shack. Und ich möchte mit einem Zitat abschließen von dem Autor, von der das Buch Die Hütte geschrieben hat. And the interview really touched my life. Und dieses Interview hat mein Leben stark berührt. And it says, it's not what you do that makes you significant. Es ist nicht das, was du tust, was dir Bedeutung gibt. It's whose you are. Sondern der, wessen du bist. And who you are loved by. Und von wem du geliebt bist. And in whose image you are made. Und in wessen Ebenbild du geschaffen wurdest. And you cannot do anything to add to it. Und du kannst nichts tun, um da dem hinzuzufügen. And then we have a God. Und dann haben wir Gott. Who pursues us to heal us. Der uns nachgeht, um uns zu heilen. And actually that who God is. It's the pursuit of his heart. Und das to heal ist, his people. Wer Gott ist und sein Herz strebt danach, uns zu heilen. And I know in my journey, und ich weiß, auf meiner Reise and in my struggles, und in meinen Schwierigkeiten I had a part to play, musste ich meinen Beitrag leisten. But it was always the pursuit of God's heart, aber es war immer das Streben von Gottes Herz, to heal me and restore me. Dass er mich heilt und mich wiederherstellt. Awesome. Can we just pray? Können wir nochmal beten? If there's anybody here that doesn't know Jesus Christ as their Lord and Savior. Wenn jemand hier ist, der Jesus Christus nicht als seinen Herrn und seinen Retter kennt. If there's anybody here that has never met this incredible Father. Wenn jemand hier ist, der noch nie diesem unglaublichen Vater begegnet ist. If there's someone here who's never entered into a relationship with a God who created them. Wenn jemand hier ist, der noch nie in diese Beziehung hineingegangen ist mit dem Gott, den ihn erschaffen hat, dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, dass du Jesus Christus als deinen Herrn und Erretter annimmst. So if there's anybody here that resonates to, who's desperate to be healed, who's desperate to be restored, who's desperate to meet this awesome God that transformed and changed me. Wenn jemand hier ist, der wirklich geheilt werden will. If everybody just wants to close their eyes. Dann schließen wir bitte alle unsere Augen. And I'm just going to give you an opportunity just to raise your hand if you want to meet Jesus. Gib dir die Gelegenheit, dass du einfach nur deine Hand hebst, wenn du Jesus begegnen willst. And it's something that will transform and change your life. Und das ist etwas, was dein Leben verwandeln und verändern wird. Awesome. Thank you, Father. Großartig, danke, Thank Vater. Thank you, God. Danke Gott. Thank you, Father. Danke Gott. Thank you, Jesus. Danke Jesus. Thank you, Father. Danke Vater. If there's anybody else that wants to raise their hand in this time, gibt es noch jemanden, der seine Hand heben will in der Zeit jetzt? That we can just pray for you. Wir können einfach für dich beten. Thank you, God. Danke Gott. This is the best decision you've made in your life. Das ist die beste Entscheidung, die du in deinem ganzen Leben treffen kannst. Connecting with God is going to transform and change you. Dich mit Gott zu verbinden wird dich verwandeln und dich verändern. So I'm just going to pray for those now that have raised their hand. Ich möchte es für die beten, die ihre Hände gehoben haben. And if you want to repeat it after me, you can repeat it after me, or you can just say this in your heart. Und wenn du es nachsprechen willst, dann sprich es einfach nach oder wiederhole es in deinem Herzen. Father, I come before you this morning. Vater, ich komme heute Morgen vor dich. I acknowledge that you are God. Ich erkenne an, dass du Gott bist. I acknowledge, Father, that I need you. Ich erkenne an, dass ich dich brauche. I acknowledge, Father, that the only way that I can come to you. Ich erkenne an, dass der einzige Weg, zu dem ich zu dir kommen kann, ist, indem ich deinen Sohn empfange, Jesus Christus, into my life. In mein Leben. And Jesus, I receive you now. Und Jesus, ich empfange dich jetzt. I receive you into my life. Ich empfange dich jetzt in meinem Leben. I receive you as my Lord and Savior. Ich empfange dich als meinen Herrn und meinen Retter. I receive you to come and dwell in my heart. Ich empfange dich, dass du in meinem Herzen wohnen kannst. And to come and transform and change me. Und dass du mich verwandelst und veränderst. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. Father, I just ask you. Vater, ich bitte dich. For those that have raised their hands, God. Für die, die ihre Hände gehoben haben. That today would be the beginning of a journey. Dass heute der Anfang einer Reise sein wird. Of deep relationship and intimacy with you. Von tiefer Beziehung und Intimität zu dir. And transformation and change of their hearts. Und Verwandlung und Veränderung ihres Herzens. Father, I ask you that you would just come in might and power. Und Vater, ich bitte dich, dass du in großer Kraft kommst. And just rest upon them now. Und dass du auf ihnen ruhst. Fill them with your love, God. Füll sie mit deiner Liebe, Gott. Fill them with your spirit, Father. Füll sie mit deinem Geist, Vater. Father, I pray for every single person in this room. Vater, ich bitte für jede einzelne Person in diesem Raum. Father, I ask you that you would just for those that need healing and restoration. Vater, ich bitte dich für die, die Heilung und Wiederherstellung brauchen. For those who need a encounter with you. Für die, die eine Begegnung mit dir brauchen. For those that struggle, God. Für die, die kämpfen. I ask you, Father, that you would come and touch them today. Ich bitte dich, dass du heute kommst und sie berührst. Father, I ask you that you would open their ears and their eyes. Und ich bitte dich, dass du ihre Augen und ihre Ohren öffnest. And they would receive what you are saying to them, God. Dass sie empfangen, was du ihnen sagst. Father, I pray that they would pursue you, God. Vater, ich bete, dass sie nach dir streben. To be the person that you have created them to be. Dass sie die Person werden, die du geschaffen hast. To live in freedom. Dass sie in Freiheit leben. Freedom that you've created us to live in. Die Freiheit, die du geschaffen hast, damit wir in ihr leben. To walk with you. Dass wir mit dir gehen. To talk to you. Dass wir mit dir reden. To be with you. Um mit dir zu sein. Thank you, Father. Danke, Vater. In Jesus' name. In Jesu Namen.